Sommerhaus Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter Roffelkopter. Dennis. Heißluftballon. Boah, ich kann nicht runtergucken. Ich auch nicht. Ich habe eine Ballonfahrtphobie. Wegen der Höhenangst? Nee, wegen dem Ballon bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Die Stelle ist viel zu schwer. Ich hasse das. Jungs? Ja, sie? Schaut mal, hier oben in der freien Natur kann man die Drohnen noch mit der Hand fischen. Und zack. Gefangen! Geil! Guck mal, wir sind genau über unserer Wohnung. Wow, wir wohnen ja direkt neben einem Supermarkt. Da müssten wir ja gar nicht ständig zur Tanke gehen. Doch, im Supermarkt gibt's keinen Wischwassereimer zum Handy-Display sauber machen. Jungs, was würde euch mehr schockieren? Ein Loch im Ballon oder ein Film ohne Morgan Freeman? Morgan Freeman. Ach, dann habt ihr Glück, wir haben ein Loch. Fuck! Wir stürzen ab! Wir müssen Ballast abwerfen! Mindestens 50 Kilo! Guck mich nicht so an! Ich wieg nur 19 Kilo! Ich werfe meine Handtasche über Bord! Ach, wir steigen wieder! Was hattest du denn in der Handtasche? Mein MacBook. MacBook Air? Nein, MacBook C! Und warum ist das so schwer? Da sind so viele Fotos drauf! Ich hab's! Wir schmeißen das Sitcom-Publikum raus. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1Live.de